Willkommen zurück zu Dropkick Drummer 185. Da bin ich wieder. Dicke Schneeflocken regnen in Niedersachsen wieder und heute werdet ihr auch wieder berieselt mit einer Ladung Dropkick Drummer. So, das war jetzt eine ganz ätzende Einleitung und eine kleine Lüge, es schneit hier schon gar nicht mehr. Aber ich bin vorhin erwacht hier so um 3 Uhr, nachdem ich mal eine Portion Schlaf eingenommen habe und ich gucke aus dem Fenster und was sehe ich? Da dicke Schneeflocken. Und da dachte ich, das muss ich unbedingt heute irgendwie verwenden in einer neuen Dropkick Drummer Ausgabe. Ja, ich habe geschlafen. Das heißt, ich bin total nicht fit und habe deshalb gerade ganz vergessen, mal nachzugucken, wann eigentlich die Smackdown stattgefunden hat, die ich heute besprochen will. Und ich glaube, heute ist der 13. Januar. Das sollte richtig sein, ja. Es ist Sonntag, der 13. Januar. So viel schon mal zum Protokollösen dieser Ausgabe. Dann möchte ich jetzt einmal nachgucken, von wann die Smackdown ist, die wir heute besprochen haben. Denn bei Smackdown aus Miami ist so einiges passiert. Eigentlich neige ich ja mehr dazu zu sagen, okay, Smackdown habe ich nicht gesehen, gucke ich auch nicht mehr, können wir überspringen. Aber diese Woche ist wirklich einiges passiert, was es auf jeden Fall lohnt, sich mal anzugucken. So, dann gucke ich einmal kurz, von wann dann diese wundervolle Smackdown-Ausgabe ist, die wir denn uns gleich angucken werden. Die war ja aufgezeichnet. Am 8. Januar aufgezeichnet, also direkt nach Raw einen Tag. Und am 11. ausgestrahlt aus dem American Airlines Arena in Miami, Florida. Also viel zum Protokollarischen. So. Und dann kommen wir jetzt zum Inhalt. Ich habe mir natürlich wieder Notizen gemacht. Ups, Entschuldigung. Das Ganze fängt mit dem SmackDown General Manager Booker T an, der rauskommt und er meint, okay, Raw diese Woche hat einiges rausgehauen, aber was Raw kann, das kann SmackDown auf jeden Fall besser. Deshalb legt er für diesen Abend das allererste Match zwischen Antonio Cesaro und Randy Orton fest. Also das erste Match, in dem sie im Singles-Match aufeinandertreffen. Letzte Woche gab es zwischen den beiden ein Tag-Team-Match. Ich habe letzte Woche ehrlich gesagt SmackDown nicht gesehen und einige Wochen vorher auch schon nicht mehr. Das möchte ich ja jetzt im neuen Jahr wieder regelmäßig machen und das für euch kommentieren. Ich muss gerade mal das Mikro ein bisschen richten. So. Ich entschuldige mich heute auch direkt für ein paar Nebengeräusche. Das Fenster bleibt heute nämlich offen und es gibt Besuch. Das heißt, wenn von ganz hinten irgendwo Stimmen zu hören sind, tut mir leid. Naja. Außerdem heute bei SmackDown, das ist das Interessante, Rock kehrt dahin zurück, wo er angefangen hat. Dann hat er bei SmackDown angefangen. Und dazu, dass The Rock jetzt auch bei SmackDown vorhanden ist, sich zeigt, da möchte ich noch auch noch was zu sagen. So, und dann wird es heute Big Show gegen Alberto Del Rio in einem Match geben. Das war ja schon vorher bekannt. Allerdings wird es in diesem Match um den World Heavyweight Title geben. Und das Ganze wird in einem Last Man Standing Match abgehalten. Das ist natürlich schon mal was Besonderes. Jetzt kommt allerdings erstmal Big Show raus und regt sich darüber auf. Und sieht darin seitens Booker T einen persönlichen Angriff, weil Big Show ja noch aktiv im Ring steht, Booker T dagegen hinter seinem Papiergebergen sitzt und solche Arbeit verbringt. Und Big Show meint, wegen den vielen Latinos, die doch in Miami leben, will Booker T der Rio hier anwerben und einen guten Eindruck machen und Big Show damit schlecht machen. Und Big Show meint, niemand wird ihn heute stoppen und das wäre eine ganz schlechte Idee von Booker T. Und Big Show bedrängt Booker T ein bisschen, drängt ihn in die Ecke, allerdings kommt der Rio schnell reingerannt und schaltet Big Show aus. Ich überlege gerade, ob ich auf Pause machen soll, weil ich unbedingt was trinken muss, aber ich denke, das ist eine Live-Sendung, deshalb wird das jetzt alles schön angelassen und ihr dürft miterleben, wie ich mir eine Flasche hole. So. Wie hat Thomas früher nicht immer so schön gesagt, man muss auch mal Ruhe aushalten können. Also gibt es jetzt eine Portion Ruhe, aufgenommen mit einem wundervollen Studiomikrofon von Samsung, was keine Werbung sein soll. Ich habe einen Frosch im Hals. Dafür so viel dazu. Gibt jetzt leider nichts daran zu ändern. So, dann werden wir den Abend über immer wieder kleine Einspieler sehen mit Bilder aus Rocks bisherigen Smackdown-Momenten, was er dort alles erlebt hat. Diese Einspieler sind über den ganzen Abend verteilt, die möchte ich jetzt aber nicht näher nehmen. So, dann kommt Cesaro mit einer USA-Flagge raus und es gab vorher auch einen Einspieler zu Cesaro, der meinte, dass er ja eigentlich nie was gegen die USA hatte, nur gegen diese schmierigen, beschäftigten USA-Bürger, Bürger der USA und dass er doch gerne die Chancen, die ihm die USA gibt, annimmt. Ja, und Cesaro geht gegen Randy Orton ins Match. Ja, das war ein nettes Match an sich. Das ist wieder, ja, schwer zu sagen. Mit Randy Orton ist das immer so eine Sache. Der hat mal Lust, mal nicht. Mal kann er ein richtig gutes Match machen, mal hat er einfach gar keine Lust. Das war an sich nett. Es fehlte auch hier wieder so das gewisse Etwas. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier an Randy Orton lag oder ob Antonio Cesaro sich einfach noch nicht so ganz in die WWE eingefunden hat. Naja, Randy Orton besiegt Cesaro via Disqualification, denn bevor, also Randy Orton plant gerade den RKO zu zeigen, da kommt allerdings The Shield raus und fertigen Orton ordentlich ab. Und ja, was in diesem Match interessant ist, Antonio Cesaro darf einiges an Aktionen gegen Randy Orton zeigen. Also normalerweise sind wir es von den Matches mit Randy Orton ja gewohnt, dass es da einen schnellen Sieg mit dem RKO gibt und Randy Orton auch eigentlich fast die ganze Zeit die Oberhand behalten darf. Aber hier haben wir fast so diesen typischen Aufbau eines Matches mit einer sehr langen Heal-Phase und dann kommt The Face wieder raus und gewinnt das Match, nur dass hier dann halt direkt The Shield kommen. Also das finde ich sehr überraschend. So, ich bin sehr vorbereitet heute, das muss ich jetzt erstmal die Zeit nachgucken. Ja, wir hatten es vorhin schon mit der Ruhe. Ruhe ist was Schönes. 9 Minuten 39 das Ganze. Ich würde mal 2 Sterne geben. Es war kein abgeschlossenes Match und naja, es ist schwierig, ein Match zu bewerten, in dem man eigentlich nur diese Heal-Phase gesehen hat. Und dann müsste jetzt ja eigentlich noch die Face-Phase kommen, die wurde aber nicht wirklich ganz gezeigt. Dementsprechend ist es schlecht, das ja zu bewerten. Aber okay. So, dann sehen wir ein aufgezeichnetes Video mit CM Punk, der mit Paul Heyman im Sun Life Stadium steht. Das ist uns natürlich noch von der letzten WrestleMania bekannt, wo The Rock auch nicht direkt im Main Event stand, aber auf jeden Fall dann im Main Event ja eingriff. CM Punk meint, er hätte doch eigentlich gar nichts gegen The Rock, weil er sei eigentlich so ein großer Fan von Rock und vor allem seiner College-Football-Karriere. Und dann hat er so ein entsprechendes College-Football-T-Shirt dabei mit dem Aufdruck Johnson hinten drauf und zieht es dann an. Und er sagt dann, das ist jetzt nicht mehr die WWE, die du, Rock, damals dominiert hast. Das ist nun die WWE von CM Punk. Das ist die CM Punk-Era. Und Rock, du sollst wissen, dass du niemals nach Hause gehen kannst. Das ist schön. Ich mag diese intensiven Promos und die sind vor allem momentan wieder sehr präsent, dadurch, dass wir jetzt CM Punk gegen The Rock diese Fehde bis zum Rumble praktisch fast in jeder Sendung Raw und SmackDown, also in der A sowie B-Show sehen. Das gibt's ja jetzt auch nicht oft. Ich glaube, als Cena gegen The Rock, als es die Fehde gab, da wurde uns bei SmackDown meistens immer ein Spieler von Raw gezeigt, um uns da nochmal hin zurückzuführen. Allerdings gab es damals nie bei SmackDown wirklich neues Material. Und diesmal haut man wirklich alles raus und bringt wirklich bei 2 Weeklies der Woche neues Material, was doch sehr ungewöhnlich ist. Aber diese intensiven Promos mache ich doch sehr gerne und vor allem das leere Sun Life Stadium, das ist ein 60.000, 70.000, fast schon 8, ja doch eher 80.000er Stadion im Hintergrund. Das ist schon eine tolle Kulisse. So, dann sehen wir, wie Dolph Ziggler und AJ in einem mit Big E am Ring Great Khali und Natalya mit Hornswoggle am Ring in einem Mixed Tag Team Match besiegen. AJ beißt hier mehrmals Natalya und kann sie dann besiegen, wie er diesen Move, den Spike Dudley immer als Finisher hatte. Slice Spread nennt sich das, genau. Slice Spread. Ja. Was interessant ist noch an dieser Stelle, ich hatte es in einer der letzten Ausgaben schon erwähnt, dass WWE, wenn große Stars wieder da sind, das ist, wenn The Rock jetzt da ist, als Brock Lesnar wieder da war, dann vergisst die WWE, dann vergisst Vince McMahon ganz gerne, dass die ja eigentlich ein PG-Format sind, ein kinderfreundliches Format und auch total in diese Richtung ausgerichtet sind und auch eigentlich gar nichts bringen, was sie vielleicht noch unter dem Siegel PG bringen könnten, wo die dann aber doch Nein sagen und doch absolut ins Kinderfreundliche gehen. Und zwar gab es eine Szene, wo AJs Shirt oben etwas hochgerutscht ist und man den BH sah und das, ja, es ist jetzt natürlich nichts Dramatisches, aber ich meine, SmackDown ist aufgezeichnet. Wenn man gewollt hätte, hätte man das alles rausschneiden können. Man hat es allerdings gesehen. Das finde ich doch sehr interessant. Also, es ist wirklich so. Als Brock Lesnar da war, war PG keine Frage. Da hat man Blut gebracht. Da hat man gewaltsame Match gegen John Cena gebracht und Blut. Und als jetzt, wo The Rock da ist, ist es schon wieder so. Da guckt man da so ein bisschen dran vorbei. Da konzentriert sich die WWE anscheinend wirklich auf diese großen Storylines und sagt, okay, wenn sowas passiert, dann passiert es halt. Das ist interessant. Und Big E, Langston und Dolph Ziggler fertigen nach dem Match noch Greg Carly ab. Und Big E slammt dann noch Hornswoggle mit diesem Finisher, den er hat. Und das ist schon ein toller Move. Das würde man normalerweise auch nicht bringen. Aber das ist wirklich eine tolle Sache, wenn jemand so gewaltiges und dominant aussehendes wie Big E Langston einen kleinen Hornswoggle mit diesem wirklich energievollen Slam auf die Matte schlägt. Und das bringt natürlich schon viel Heat. Und das ist sehr, sehr gut. So, wir sehen CM Punk wieder im Stadion und er meint, Rock habe sich überzeugt, er könne ihn besiegen, was natürlich eine falsche Annahme ist, und die Leute verdienen die Hölle und er wäre besser als die Leute und besser als The Rock, und Paul Heyman sagt dann noch, dass Punk besser als alle wäre, Punk wäre der Beste in der Welt, und CM Punk meint, Rocks Vision, die Vision der Leute, also The People's Vision, den Titel zu gewinnen, würde von Punk nicht geteilt werden, denn in Punks Ära wäre es egal, was deine Vision ist, The Rock, it doesn't matter und so weiter. Und Punk zieht dann noch das College Football T-Shirt aus, auf dem ja der Johnson-Schriftzug ist, und lässt es auf dem Rasen des Sun Life Stadiums liegen. Wieder sehr, sehr gut. Das ist wieder ein intensives Promo-Segment gewesen. Sun Life Stadium wieder eine sehr tolle Kulisse weiterhin natürlich. Und diese Vision, The Rock's Vision, The People's Vision, das ist toll, weil man da so viele Leute mit einbezieht und das Ganze dann mit dem College-Football-T-Shirt, das wirkt persönlich, das ist sehr, sehr gut gewählt. So, und dann kommt das The Rock-Segment, interessanterweise schon als Semi-Main-Event, also Main-Event nach der ersten Stunde von SmackDown, also nach einer Dreiviertelstunde, wenn man die Werbung rausnimmt. So, finally, The Rock has come back home. Ja, und The Rock meint, es ist eine sehr besondere Show, ein sehr besonderer Abend heute. Florida sitzt zum Beispiel im Publikum. Was sehr interessant ist, Rock ist, SmackDown ist geschnitten und das stört mich an dieser Stelle besonders, denn eigentlich finde ich doch immer sehr interessant, wie das Publikum reagiert, und das ist auch sehr wichtig. Vor allem jetzt auch bei The Rock, da ist doch sehr schön, das Publikum einfach so zu hören, wie es reagiert hat, aber man, bei SmackDown wird ja auch immer das Publikum mit nachbearbeitet und das nicht gerade zu wenig. Was aber sehr interessant ist, als Florida gezeigt wird, hören wir trotzdem einige Leute, die buhen. Das wurde nicht bearbeitet. Naja, Rock meint, er ist zurück in seiner Show, die nach ihm benannt wurde, vor seiner Heimat und seiner Familie. Er ist allerdings enttäuscht, dass heute CM Punk nicht da ist. Da gibt es dann wieder die Cookie-Puss-Chance. Und Rock sagt, hier habe im Football und generell alles in Rocks Leben begonnen. Alles in Rocks Leben, in Rocks Karriere habe hier in Miami begonnen, aber zu Hause für Rock ist nicht nur Miami, zu Hause für Rock wird auch der Royal Rumble sein, wenn er wieder WWE-Champion wird, und wenn CM Punk heute nicht da ist, wird The Rock halt seinen Spaß alleine haben. Passend dazu kommen dann allerdings Road Scholars heraus und wollen Rock helfen und korrigieren, denn sie beide werden statt ihm Champion, und zwar Tag-Team-Champions, und The Rock würde diese Promozeit nicht verdienen, sie aber, und Rock soll nun aus dem Ring gehen. Und Rock witzelt dann ein bisschen drüber und meint, sie würden in The People's Show, in The People's Ring kommen, so angezogen mit einer toten Raupe auf dem Lippen, womit er natürlich den Mustache, den Bart von Cody Rhodes anspricht. Und ja, das würde schon einigen Mut kosten. Und dann macht er sich noch weiter über Cody Rhodes lustig. Und Damien Sandow fragt ja seit geraumer Zeit immer wieder Leute aus dem Publikum in drei Fragen ab, um sie eventuell aufzunehmen in seine Clique der Intellektuellen, was allerdings ja bisher noch niemand richtig beantwortet hat. Es gibt immer zwei einfache Fragen und eine, die eigentlich noch kein normaler Mensch so gleich beantworten kann. Naja, und Damien Sandow fragt Rock seine drei Aufnahmefragen. Wenn er die richtig hat, dann darf er bleiben. Falls sie falsch sind, soll The Rock den Ring verlassen. Und Cody Rhodes bezweifelt, dass The Rock als Mensch, der in Miami zur Schule gegangen ist, der aus Miami kommt, diese Frage überhaupt beantworten kann. Naja, Rock kann zwei Fragen beantworten. Dann fragt allerdings Rock eine Frage, und zwar, was passiert, und übrigens das mit diesen Fragen, die Rock gestellt werden, das ist wieder so ein Promo, das kann man schlecht nacherzählen, das muss man sich auf jeden Fall nochmal anhören, und da möchte ich gleich auch nochmal was zu sagen. Und naja, nun fragt The Rock, und zwar, was passiert, wenn man geologisches Aggregat von Mineralien mit seiner niedrigsten Form kombiniert? Ja, und Damien Sandow als Savior of the Intellectual weiß natürlich die Antwort, man bekommt dann Rock Bottom, und er sagt, I've got the Rock Bottom, ich glaube, er sagt direkt, I've got the Rock Bottom oder You've got the Rock Bottom, und naja, das ist natürlich die richtige Antwort, und er bekommt dann auch den Rock Bottom The Rock zeigt den Rock Bottom gegen Damien Sandow. Rhodes kommt dann auch noch auf The Rock zugerannt und will ihn angreifen, läuft direkt in einen Spinebuster rein, dann gibt's noch den People's Elbow und If You Could Smell What The Rock Is Cooking. Ja, an dieser Frage noch, was Rock da gefragt hat, was passiert, wenn man geologisches Aggregat von Mineralien mit seiner niedrigsten Form kombiniert, und dann die Antwort Rock Bottom, you've got Rock Bottom, man bekommt Rock Bottom. Das ist ein englisches Wortspiel, das macht jetzt übersetzt absolut keinen Sinn, das macht höchstens im Englischen ein bisschen Sinn. Und zwar heißt a bottom rock ins Deutsche übersetzt geologisch in geologischer Form festes Gestein bzw. massiver Fels. Das ist ein, also bottom rock ist ein geologischer Begriff. Naja. So, dann kann Sheamus die komplette Besetzung von 3MB in einem Handicap-Match besiegen. Da wollen die drei 3MB-Mitglieder erstmal ein bisschen taktisch vorgehen, rennen erstmal alle aus dem Ring, dann rennt Heath Slater wiederum in den Ring rein, läuft direkt in den Bro-Kick von Heath Slater, die anderen beiden wollen nachkommen, allerdings droht Sheamus dann auch an, die niederzuschmetzeln, wie ich das nochmal schön ausdrücken möchte, die bleiben draußen und Sheamus kann Heath Slater direkt pinnen. Und das war ein Match von sehr wenigen Sekunden. Also das Match, das Mixed Tag Team Match vorhin ging 2 Minuten 44 und dieses Match jetzt 45 Sekunden. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Dann gibt es als nächstes noch ein Non-Title-Match. Die Tag Team Champions Team Hell No besiegen die Primetime Players via einem Chokeslam gegen Darren Young. Das ist leider mehr ein kurzes Jobber-Match. Das ist schade um die Primetime Players, die ich doch wirklich gut finde. Die waren... Also die können auch wirklich Heat ziehen und die finde ich auch als Tag-Team sehr interessant. Es ist schade, dass wir den netten dritten Herren im Bund nicht mehr dabei haben, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. George Washington, keine Ahnung, wie er jetzt zuletzt hieß, ist aber auch egal. Naja, schade um die Primetime-Players, dass sie so verjobbt wurden. Aber gut, dass zumindest Team Hell No gezeigt wurden. Also es geht hier ja besonders darum, dass die Tag-Teams wieder präsent sind in dieser Ausgabe, die Tag-Team-Champions. Und das ist natürlich schön, dass man das durchzieht. Und dieses Match ging 2 Minuten 19. So. Und dann gibt es den Main-Event, ein Last-Man-Standing-Match um den World Heavyweight Championship von Big Show, zwischen Big Show und Alberto Del Rio. Man muss anfangs mal sagen, die Ankündigung von Ricardo Rodriguez, also ich verehre ja Ricardo Rodriguez und ich finde die Ankündigung von Ricardo Rodriguez von Alberto Del Rio auch immer wieder gut. Ricardo Rodriguez mag ein toller Wrestler sein, das haben wir in der WWE leider noch nicht großartig viel von gesehen, und der ist auch ein toller Ringsprecher und er zieht damit auch sehr viel Heat. Das Problem ist halt, er zieht damit Heat und diese Ankündigung, die fördert einfach nicht gerade Alberto Del Rio in seiner aktuellen neuen Position als Face. Da muss man jetzt wirklich mal abwägen, ob man Ricardo Rodriguez vielleicht nicht nur, vielleicht nur noch als Manager von Alberto Del Rio mit zum Ring bringt und vielleicht auch als nahen Freund, was ja jetzt passt, zum Face-Gimmick, und die Ringsprecher-Sache erstmal streicht. Wäre vielleicht schlauer. Naja, und das war ein sehr interessantes Match hier. Direkt so ungefähr in der ersten Minute baut Big Show außerhalb des Rings einen Tisch auf und slammt der Rio mit einem einfachen Slam direkt in den ersten Minuten draußen durch den Tisch. Und es gibt dann einen Six-Count, dann steht der Rio auch wieder auf, denn man muss ja den Gegner hier bis zum Ten-Count auf dem Boden halten, dann hat man das Match gewonnen. Das ist ein sehr interessantes Match mit einer sehr interessanten Herangehensweise, weil normalerweise sind wir es von solchen Matches ja gewohnt, dass es dann langsam Aufbau gibt. So ein Tisch, der wird vielleicht relativ früh aufgebaut, aber das dauert dann natürlich immer noch so zum letzten Drittel des Matches, bis die ganzen Tische, die aufgebaut sind, dann benutzt werden. Es gibt ganz viele Spots, wo jemand versucht, den Gegner durch den Tisch zu hauen und das dann doch wieder nicht klappt. Und dieses Match war so, es wurde in der ersten Minute der Tisch aufgebaut und der Tisch wurde direkt in der ersten Minute ohne irgendeinen anderen Versuch direkt so zerstört. In diesem Match sind die ganz kalt einfach an diese Spots herangegangen, ohne Aufbau, wirklich ganz kalt. Das ist wie ein TLC-Match, wo direkt in der ersten Minute ein großer Spot von der Leiter durch vier aufeinander gestapelte Tische gibt. Normalerweise gibt es da ganz viele Drehe rum und Konterattacken und man versucht das jetzt anzudeuten, dann kommt es doch nicht, damit man sich noch drauf freut und gespannt ist, was noch kommt. Und in diesem Match ist man einfach ganz kalt rangegangen und hat gesagt, okay, wir bauen das auf, wir machen es kaputt, wir bauen es auf, wir machen es kaputt, wir machen jetzt das. Und zwar nicht, wir machen es zum Ende hin, weil dann hätte es ja noch, dann war es doch verstehen, weil wir machen es einfach ganz kalt direkt in der ersten Minute, bauen einen Tisch auf und machen ihn kaputt. Das ist eine sehr interessante Herangehensweise, weil ich das wirklich noch nie in einem Match so gesehen habe. Aber es hat funktioniert. Wahrscheinlich, weil es etwas Besonderes ist, was man so noch nicht gesehen hat. Das möchte ich nicht immer sehen, aber es war sehr interessant zu sehen. Ja. Alberto Del Rio kann Big Show dann mit einem Stuhl in die Knie bezwängen und er setzt dann den Cross Arm Breaker an. Allerdings kann Big Show mit Alberto Del Rio, der den Cross Arm Breaker ansetzt, aufstehen und möchte Del Rio aus dem Ring werfen. Allerdings hält Del Rio den Cross Arm Breaker und dann hängt Del Rio sozusagen da von den Seilen runter und Big Show in den Seilen. Also es gibt den Cross Arm Breaker mit den Ringseilen dazwischen. Auch ein sehr interessanter Move. Das auch sehr ungewöhnlich ist in diesem Match. Es gibt schon sehr früh Counts bis 8. Und das ist ja eigentlich auch erst später im Match. Also die Counts, die steigen normalerweise. Anfangs gibt es halt so kleine Counts von 4 bis 5. Und später kommen dann die großen 7, 8, 9er. Das gibt es also, die Counts bis 8, die gibt es ja direkt am Anfang schon. Alberto Del Rio schickt dann Big Show im Ring via einem Dropkick durch einen Tisch, der an der Ringecke angelehnt ist. Das gibt es einen 6-Count. Dann gibt es später einen Chokeslam gegen den heranfliegenden Del Rio. Also Del Rio springt von der Ecke auf Big Show zu. Big Show kontert mit einem Chokeslam. 8-Count. Dann rammt Big Show Del Rio noch durch eine Absperrung draußen. Also wo die Ringglocke immer geläutet wird, wo Lillian Garcia sitzt. Diese Absperrung, die wird hier vor allem auch in der letzten Zeit sehr gerne immer wieder zerstört. 9-Count. Im Ring Knockout-Punch von Big Show gegen Del Rio. Schon wieder ein 9-Count. Dann kommt allerdings die große Wende. Also, was ich jetzt gerade alles aufgezählt habe, hat sehr, sehr gut und plakativ gezeigt, dass Alberto Del Rio hier wirklich nach Strich und Faden fertig gemacht wurde. Attacke nach Attacke, hoher Count nach oben Count. Das, wie gesagt, das ist eine Herangehensweise, die man bei solchen Matches normalerweise nicht hat, die hier aber sehr interessant war. Also, man kann natürlich Matches auch sehr gut machen, indem man etwas Besonderes, weil etwas Ungewöhnliches und sonst nicht genutztes hinein verpackt. Und das wurde hier so gemacht. Big Show schlägt dann draußen mit einer Ringtreppe gegen den Ringpfosten, trifft sich durch den mit der Ringtreppe allerdings selbst, weil Alberto Del Rio zuvor ausgewichen ist. Und Alberto Del Rio schnappt sich dann die Ringtreppe und schlägt mit der Ringtreppe auf Big Show ein. Ich glaube, dreimal hintereinander hat er das gemacht. Und Big Show liegt dann hinterm Kommentatorenpult und Del Rio nimmt alle Kraft zusammen und kippt das Kommentatorenpult um und begräbt somit Big Show unter dem Kommentatorenpult und das gibt dann den 10-Count, weil Big Show nicht mehr da rauskommt. Das heißt, Alberto Del Rio besiegt wahrhaftig The Big Show und zwar in 17 Minuten 54. Das war, ich möchte nicht nochmal sagen, dass die Herangehensweise ungewöhnlich war, aber das war wirklich ein sehr interessantes, ungewöhnliches Match. Ich weiß nicht, mit was für einem Vorhaben man hier so drangegangen ist, aber man ist wirklich sehr gezielt drangegangen. 3,5 Sterne dafür und Alberto Del Rio ist neuer World Heavyweight Champion. Das ist doch sehr interessant. Also man setzt momentan sehr stark auf Alberto Del Rio und das ist doch auch sehr gut. Und ich hoffe, man kann ihn jetzt als Face wirklich vollkommen rausbringen. Jetzt bei SmackDown kann ich nicht sagen, wie das Publikum da wirklich drauf reagiert hat, weil es halt bearbeitet war. Auf jeden Fall, Del Rio feiert dann noch seinen Titelgewinn im Publikum. Das finde ich immer toll, wenn ein Champion das macht und das Publikum feiert ordentlich mit. Ich bin gespannt, wenn Del Rio dann demnächst hoffentlich mal bei Raw zu sehen sein wird, wie das Publikum denn jetzt wirklich auf Del Rio als Champion reagiert. Und ich hoffe, dass Del Rio auch zu WrestleMania dann noch Champion sein wird und dass es da jetzt nicht noch irgendwie ein Rematch oder sowas ähnliches gibt, wo Big Show den Titel wiederbekommt. Man hier nur in der ersten, beziehungsweise ich glaube, es war die zweite, ich sag mal in der ersten richtigen Smackdown des Jahres nur ein bisschen was Großes bringen wollte. Ich hoffe, das ist es nicht. Aber ich halte es durchaus für wahrscheinlich, dass Alberto Del Rio jetzt erstmal einige Zeit lang den Titel halten wird. Ja, das ist dazu eine sehr gute Smackdown, muss man sagen. Es ist einiges passiert. Also momentan lohnt es sich wirklich, beide Shows zu gucken. Vor allem, da The Rock hier jetzt anscheinend immer bei beiden Shows vorhanden ist. Und zwar, ich habe dazu noch so ein... das hatte ich letztens mal irgendwo gelesen. Und zwar Termine, bei welchen Sendung Rock dabei sein wird. Da haben wir zum Beispiel 7. 8. Januar Raw und SmackDown Tapings von Tampa bzw. Miami. Das geht dann weiter. Nächste Woche Raw, 14. Raw vom Houston und dann 21. Januar Raw vom San Jose. Da wird Rock dabei sein. Dann 22. Januar SmackDown Tapings aus Sacramento. Dann 27. Januar der Royal Rumble Pay-Per-View aus Phoenix, Arizona. Und dann am nächsten Tag Raw aus Las Vegas am 28. Januar, 11. Februar Raw aus Nashville, 12. Februar SmackDown aus Little Rock, 17. Februar, Elimination Chamber Pay-Per-View. Da scheint es anscheinend durchaus möglich, dass The Rock in der Elimination Chamber steht. Also sehr, sehr interessant, was da momentan passiert. Da bin ich mal gespannt. Und dann noch 18. Februar Raw aus Lafayette, LA. Das heißt also, Rock wird nicht jede Woche bei SmackDown sein, aber des Öfteren, was natürlich sehr, sehr interessant ist. Sehr interessant zu sehen sein wird an der Stelle natürlich auch, wie die Ratings jetzt für die SmackDown sind, jetzt wo The Rock da war. Allerdings gibt es sowohl für die erste Raw des Jahres mit The Rock, sowohl als auch, jetzt habe ich mich total verrannt in meiner Aussprache, es gibt sowohl für die SmackDown als auch für die Raw noch davor noch keine Ratings. Das heißt, das kann ich jetzt noch nicht verlauten, aber sobald die Ratings da sind, und das interessiert mich auch sehr, werde ich das natürlich nennen. So, dann können wir noch ganz kurz mal auf die Raw, auf die nächste Raw eingehen, die bald kommt. Das wird ja die 20. Raw, beziehungsweise nicht die 20. Raw, das 20-jährige Jubiläum von Raw sein. Und es findet in Texas statt und da gibt es da schon einige Dinge, die passieren könnten. Man redet davon, dass Shawn Michaels wohl auf jeden Fall dabei sein wird als Lokalmatador. Dass eine Rückkehr von einem Undertaker, der ja auch aus Texas stammt, in Texas, beziehungsweise jetzt in Texas wohnt, durchaus möglich ist. Es gab sogar Gerüchte, dass man sowohl Ric Flair als auch Batista für diese Sendung zurückbringen will, als Evolution. Das wäre natürlich eine riesige Rückkehr. Ja, es gibt, also ich denke, WWE hat das schon mit der 1000. Raw gezeigt, dass man da einiges bringen kann, wenn man denn nur möchte. Ich denke, da werden wir auch zum 20-jährigen Jubiläum einiges sehen. Und es wäre angebracht, wenn man den Undertaker zeigt. Denn Undertaker ist ja der jetzt wirklich noch einzige, mehr oder weniger aktiv verbleibende Wrestler, der seit der allerersten Raw dabei ist. Nachdem jetzt auch Shawn Michaels nicht mehr aktiv dabei ist. So, dann ist angeblich auch schon der erste Inductee, also das erste neue Mitglied der diesjährigen Hall of Fame, die übrigens im Madison Square Garden stattfinden wird, wohl schon bekannt und das soll wohl Mick Foley sein. Das freut mich natürlich sehr. Mick Foley ist einfach jemand, der das Wrestling in der WWE, das Hardcore-Wrestling doch sehr, sehr, sehr mitgebildet hat, mitgeformt hat und da sicherlich fest jetzt mit verbunden ist. Und wer kann sich nicht an das Hell in a Cell Match zwischen Mick Foley und Undertaker und diverse andere Matches erinnern. Dementsprechend, Mick Foley hat das auf jeden Fall verdient. So, dann gibt es ein neues Modell bei TNA, also bei WWE gibt es auch schon wieder ein neues Pay-Per-View-Modell, es gibt weiterhin 12 Pay-Per-Views, aber der Pay-Per-View da hat noch keinen Namen und das ist verschoben, aber da möchte ich jetzt nicht schon wieder drauf eingehen, weil das hat die WWE ja meistens. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, nach dem Royal Rumble mal wieder Raw Roulette zu sehen in einer Ausgabe, ich wollte schon in einer Special 3-Stunden-Ausgabe sagen, weil das ist ja jetzt jede Ausgabe. TNA hat auch ein neues Pay-Per-View-Modell, und zwar will TNA jetzt nur noch 4 Pay-Per-Views im Jahr zeigen und die restlichen, die Pay-Per-Views, die dann halt wegfallen, einige davon zeigt man dann als Sondersendung, die in 3 Stunden Länge daherkommen, die allerdings vorher aufgezeichnet wurden, wahrscheinlich alle in Orlando da in der Impact Zone, also nicht gerade sehr spannend, aber die auf jeden Fall alle aufgezeichnet sind vorher, also keine Live-Sendung, das ist natürlich schade. Außerdem gibt es diesen Sonntag ja auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, den TNA Genesis Pay-Per-View. Auf diese beiden Tatsachen können wir jetzt auch nochmal kurz einen Blick werfen, denke ich mal. So, und zwar wird das wie folgt aussehen. TNA wird 2013 nur noch 4 Großveranstaltungen abhalten, und zwar am 13. Januar jetzt Genesis, wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Dann Lockdown am 10. März mit den 4000 Tickets, die verkauft werden aus dem 60.000er Stadion. Was sehr interessant wird, da freue ich mich ehrlich gesagt schon ziemlich stark drauf. Dann Slammiversary am 9. Juni und Bound for Glory am 13. Oktober. Also man hat die wichtigsten Pay-Per-Views dagelassen. Ich denke, das ist auch ein durchaus guter Schritt. Und dann gibt es halt noch diese 8 Specials, die im TV als 3-Stunden-Specials laufen. Und zwar erstmal TNA Extravaganza, ein reiner X-Division-Showcase mit aktuellen Stars, X-Division, X-Veteranen der vergangenen Jahre. Da gibt es dann unter anderem eine X-Escape-Match und ein Ultimate-X-Match. Das wird im April ausgestrahlt. Das klingt doch schon mal interessant. Dann gibt es ein TNA Jokers Wild Tag Team Tournament, Ausstrahlung im Mai. Da werden 12 Tag Teams, die vermeintlich und vermutlich ein wenig zueinander passen, zusammengewürfelt und treten in einer ersten Runde in 6 Matches gegeneinander an. Die siegreichen Teams schaffen es letztendlich in einem Battle Royale, wo um 100.000 Dollar gekämpft wird. Aha. Klingt doch auch interessant. Dann gibt es TNA Hardcore Justice 2. Das ist uns natürlich schon als Pay-Per-View bekannt. Dann gibt es die TNA 10 Reunion, in der die 10 Jahre, in der die Promotion jetzt wahrhaftig überlebt hat, gefeiert werden. TNA Knockouts Knockdown. Da gibt es dann nur Dieven. Das kann ja lustig werden. Und das in 3 Stunden. Also wunderbar. TNA National International Incident. Wrestler aus USA, Indien, Mexiko, Irland, Kanada, Japan, United Kingdom, sogar Deutschland kämpfen in einem Turnier um einen World Title Shot. Das an der Stelle ist natürlich sehr schön, dass man jetzt mehrfach auch so Tournaments, also Turniere in diesen Sendungen bringt, um einen Title Shot, der dann möglicherweise natürlich auch gerne bei einem der 4 Pay-Per-Views stattfinden darf, weil jetzt, wo nur noch 4 Pay-Per-Views da sind, kann man die auch richtig mal bewerben und aufbauen. Das ist natürlich schon mal was Feines. Dann gibt es noch ein TNA X-Division World Cup Tournament. 4 Teams aus X-Division Wrestlern treten sehr ähnlich dem World X-Cup, der bis 2008 jährlich bei TNA stattfand, in Singles- und Tag-Team-Matches sowie Six-Man-Tags und Eight-Man-Tags gegeneinander an. Und zu guter Letzt noch TNA World Cup of Wrestling. Da werden aus je einem Heavyweight, einem Tag-Team und einem X-Division Wrestler 4 Teams zusammengestellt und diese lässt man dann in Singles, Tag-Team und Gimmick-Matches aufeinander los. Das Finale markiert dabei eine Triple Chance Battle Royale in 2 Ringen. Ja, 2 Ringe. Von woher kennen wir das bloß noch? Und was für einen Erfolg haben diese 2 Ringe nicht immer früher mit sich gebracht? Und da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also ich habe mal diese Matches auch mal aus Belustigung nochmal mit Thomas von einer Starcade-DVD am Starcade-DVD-Set, was die WWE jetzt zuletzt rausgebracht hat, angeguckt. Und man merkt schon, warum es diese Matches nicht mehr gibt. Aber okay. Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall schon ein ganz gutes Modell. Da geht TNA, denke ich, schon in eine richtige Richtung. Vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie viel Leute diese TNA-Pay-Per-Views in letzter Zeit überhaupt noch gekauft haben und ob sich das denn überhaupt noch lohnt, ist die andere Frage. Bei 4 Pay-Per-Views, wenn man die wirklich richtig aufbaut, kann man natürlich auch hoffen und ich denke auch durchaus davon ausgehen, dass es deutlich mehr Leute kaufen werden. Und dann gibt es jetzt noch den TNA Genesis Pay-Per-View, der stattfinden wird. Da können wir auch mal kurz gucken, was da so passieren wird. Es gibt ein TNA World Heavyweight Championship Match, Triple Threat Elimination, Jeff Hardy gegen Bobby Roode gegen Austin Aries, Singles Match, Sting versus DOC, Singles Match, James Storm gegen Christopher Daniels, Singles Match, Joseph Parks versus Devon, ein Knockout Gauntlet for the Number One Contendership, Gail Kim versus ODB versus Taz Marker versus Mickey James versus Velvet Sky, TNA World Tag Team Championship Match, Chavo Guerrero und Hernandez gegen Joey Ryan und Matt Morgan. X-Division Number One Contender Tournament Finals. Christian York vs. Kenny King. TNA X-Division Championship Match, Rob Van Dam vs. dann halt den Gewinner, Christian York oder Kenny King. Sehr viele normale Matches, die halt wirklich dann nur durch die Matchqualität gut werden könnten. Da kann man dann natürlich nur hoffen, dass die auch gut werden letztlich. Dann können wir gerade nochmal nachgucken, wo das denn überhaupt stattfinden wird. Aus Orlando, Florida, also aus den Impact Studios wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt nicht gerade so wundervoll, denn wenn es schon keine großartigen Gimmicks gibt, durch die man irgendwie begeistert werden könnte, dann müssen diese Matches natürlich nebst Technik und so natürlich auch ein bisschen durch das Publikum leben. Und das ist in Orlando, Florida natürlich immer ein bisschen schwierig, wie wir das alle wissen. So, dann hätten wir das. Dann möchte ich noch kurz was. Es tut mir schrecklich leid, dass ich heute so unvorbereitet bin. Dann möchte ich heute noch kurz was zu Dropkick Drama sagen. Und zwar wird es gleich, wie versprochen, noch das Segment zwischen The Rock und CM Punk von der letzten Raw geben. In voller Länge hier als Audiodatei mit angehangen. Die könnt ihr dann gleich direkt danach hören. Ich habe die heutige Ausgabe dann auch in der gewohnt hohen Qualität mit großer Dateigröße und in der kleineren Qualität und kleineren Dateigröße, also geringere Qualität, dann hochgeladen, damit hier niemand irgendwie 200 MB runterladen muss, denn die Ausgabe heute wird definitiv ein wenig länger. Es gab ja jetzt bei SmackDown auch schon wieder ein sehr gutes Promo mit The Rock und dann Rhodes Scholars. Und zwar würde ich anbieten, dass ich auch dieses Segment wieder in der nächsten Ausgabe, und in der nächsten Ausgabe werde ich dann ja Rob sprechen, hochladen könnte, beziehungsweise als Audiodatei hinzufügen könnte. Da würde ich dann gerne im Kommentarfeld jetzt mal, also ich werde jetzt, glaube ich, in jeder Ausgabe ein bisschen was aufrufen, was ihr dann gerne ins Kommentarfeld schreiben könnt. Also Ich wüsste dann an der Stelle gerne, ob ihr denn Interesse habt, auch dieses Promo-Segment von SmackDown wieder hier als Audiodatei dran zu haben. Ihr hört ja gleich erstmal das andere. Wenn euch das gefällt, vielleicht nächste Mal auch das von SmackDown mit dabei, immer eine Ausgabe versetzt. Könnt ihr eure Meinung zu schreiben. Und dann wüsste ich gerne noch, was haltet ihr denn davon, dass The Rock jetzt auch regelmäßig immer mal wieder bei SmackDown zu sehen sein wird? Ich finde das interessant. Das pusht die SmackDown ja doch ziemlich stark. Die Frage ist nur, ob sich das, wenn man denn, das ist ja doch, also The Rock wird jetzt auch einige Male zu sehen sein, bis er dann bei WrestleMania wirklich sein Match hat. Das war letztes Jahr ja ganz, ganz anders. Man kann nur hoffen, dass sich das nicht abnützt. Andererseits, wenn man The Rock jetzt wieder ein bisschen authentischer als wirklich einen aktuellen Superstar eingliedert, finde ich das auch gar nicht verkehrt. Und vielleicht auch viel, viel schöner, weil WrestleMania da auch nicht so sehr darauf konzentriert ist, dass das so, dass es so besonders ist, dass The Rock antritt, sondern dass das Match besonders sein soll. Da lag der Fokus letztes Jahr, finde ich, ein bisschen verkehrt. Aber okay. Ja, das dazu. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir uns am Dienstag, Mittwoch mit dem Review der 20-jährigen Raw-Jubiläumsfolge wiederhören werden. Und ihr hört jetzt noch das schöne Promo-Segment. Ja, und das war es dann auch alles von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Feedback in die Richtung, was ich besser machen kann, was gerne so bleiben kann, höre ich, beziehungsweise lese ich natürlich auch immer gerne. Und dann bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß mit dem kompletten Promo-Segment von der letzten Raw. Whatsoever to do with them. And now for the quote pipe bomb from CM Punk. Oh brother. The time has come to tell you all something very personal. See, I keep my ear to the ground and I hear everything everybody says. And for the past year and a half, the words pipe bomb have been completely misunderstood and misused. It doesn't seem anybody in the universe understands what it means. Anybody in this company doesn't understand what a pipe bomb is. Basically, what a pipe bomb is in its truest form is the truth. It's honesty. You boil it down, and the essence of a pipe bomb is exactly what all of you lack, honesty. Seems the perception of me is somebody who is a little disgruntled, sat down on a stage in Las Vegas and aired his grievances and said, pipe bomb. I became the voice of the voiceless. And then maybe my ego was like a runaway train and I suddenly bitched and moaned and complained about respect and how I didn't get enough of it. And then I turned my back on the people. Well, that's a lie. Don't be mistaken. I meant everything I said when I said it, except the part about ice cream, because I look out here and the last thing any of you people need is more bars of ice cream. But I was shortchanged and I was disrespected, and sure, I could have just swallowed that bitter pill and accepted my position in the company like everybody else in the back, or I could have left. Instead, I made a conscious decision and I sold out to you. To you, I sold out. To me, I cashed in. See, I created this persona, this rebel, this anti-hero that you all love to cheer for, because I knew that you all love to cheer for your superheroes. Because here's the truth about Las Vegas. Here's the truth about the WWE, is that it doesn't matter if you're the best wrestler. It doesn't matter if you're the best talker. It doesn't matter if you're the best overall performer. It doesn't matter if you make the two clowns sitting to my left on commentary look like amateur hour. There is a glass ceiling and nobody is allowed to break it. That's the simple story of this place. The more popular you are, the more money you make. The more you people cheer for any given superstar, the more opportunities you're afforded. Why do you think a guy like John Cena, who has admittedly had the worst year of his career, gets title shot after title shot after title shot after title shot? Or why a lethal grappler, why a serious submission specialist like Daniel Bryan puts a smile on his face and saddles himself, belittles himself with catchphrases? Or why a 400-pound monster, Brodus Clay, soils his hands by touching your filthy, ugly little children to get in the ring so he can shuck and jive for you? Or why an invisible child, little Jimmy, is better positioned on the flagship show Monday Night Raw than a workhorse like Tyson Kidd? Look, they're doing it now. You're doing it now. You're falling for everything I say. You're playing into my hands. But this is the way it is. And this is the way you want it, because this is the way you handle it. It's easy. It's saccharine. It's simple to digest, because you people can't handle anything complicated. You people can't stomach anything interesting. This is the way it's been since the beginning of time. We're all here in the circus to entertain you. And nobody's ever been able to attain a modicum of success without you. Except for now, until I showed up. I have become the most successful WWE champion of all time. Not of the modern era. No, that's another little buzzword that somebody backstage wants you to say. They probably want to put it on a t-shirt. But that's the way you get noticed. You don't get noticed until you start to move a couple of t-shirts around here. If I competed in Bruno Sammartino's era, I'd have been champion for 20 years too. No, I'd have been champion for 30 years. Because wrestling one night a month in Madison Square Garden is easy. You never see a Hulk Hogan wrestle TLC matches against a superstar like Ryback, because he had it easy. I wrestle physically demanding matches on free television week in and week out, so much that my 1 year equals 30 of theirs. And I've attained this success. Not because of you. I am successful not because of you. I am successful in spite of you. No, I'm the most honest man in this building. I'm the most honest man in this company because everybody else has got the same old tired crybaby story. They'll come out here and they'll say, I do it for the people. I do it for all of you. Let's hear it for Tampa, Florida. Here's some honesty. I watched Roddy Piper smash a coconut over Jimmy Snuka's head, and I sure as hell didn't say, golly gee, I can't wait to go electrify the people of Tampa Bay, Florida. No, because I don't care about the people of Tampa Bay, Florida. There's good guys and there's bad guys in this world, and make no mistake about it, ladies and gentlemen, I am a bad, bad man. And I can freely admit it. But Ric Flair will come out here and he'll cry his 182-year eyes out and say, oh, I did it for all of you. Now they're wooing. Shawn Michaels can come out here and lose his smile and find his smile. But then in a tearful Hall of Fame speech, he'll say that his entire career was just to gain your acceptance. And then a man like Edge is forced to retire, and he'll say that he misses competing for people like you. Now, these people, these men are either weak or they're dishonest and they're liars. It's either one or the other. But I am neither weak or dishonest. I'm the best in the world. Types of people on this earth, those born to be in the spotlight and those born to pay to see the people in the spotlight. Ladies and gentlemen, there's winners and losers. Guess which one you are. You were born to pay to see champions like me. It's not the other way around. And I'll be the first guy to come out here and admit it. I'm honest. I have never, ever done this for any of you. There's superstars and there's nobodies. I am a superstar. You are all nobodies. And I'm a real superstar. Those real superstars, hell, if they're your friends, why don't they come out here and give you the millions and millions of dollars they earn? Why don't they line your pockets? Because that's not your position on earth. I don't believe it. I'm being told that we have to take a commercial break. I'm not done. Let me explain something to you. Let me explain something to everybody in the truck. We don't go to break when you want to go to break. We go to break when the champ wants to go to break. Listen up and understand something, because The Rock's going to come out here and he's going to talk a whole lot. But I will now tell you the most important thing you're going to hear tonight. You, I can't wait to hear from The matter. Rock. You We've heard enough from do CM not Punk. Matter. You do not matter. None of you matter. What you want doesn't matter. And we are back live on Monday Night Raw. CM Punk upset that we had to go to commercial break. So during I stand his, here on the first Raw of 2013, your WWE champion, and I promise you, in 1 year's time, I will stand in this ring on the first Raw of 2014, still your WWE champion. What fuels me is your constant disappointment and your self-appointed superheroes to be able to drag this title away from me. And now The Rock has come back, but it's not going to change the fact that I'm the WWE champion, and I'm not going to let The Rock tear down everything that I fought so hard to attain. No. Not at all. You know, in 2011, when I defeated Alberto Del Rio for this title at Madison Square Garden, I didn't just beat Alberto Del Rio, I beat the system. And every time after that, when I beat one of your superheroes, and I don't care if it was John Cena, Ryback, Chris Jericho, Kane, Big Show, Dolph Ziggler, any of the litany of superstars that I've defeated, I wasn't just beating them, I was beating all of you. And for 414 days, that's exactly what I've done. In your face, jerks, I have beaten you. I have stomped you out under my oppressive boot. And I'm gonna do the same thing to The Rock, because I don't care if he's back. You all do not get to win. You are losers. You do not get to win. You do not. Smile. The Rock had to hear it all. The Rock wanted to wait until you said everything you had to say, so The Rock knew exactly the kind of man he's dealing with at the Royal Rumble. And now it's become crystal clear to The Rock. You are straight up delusional. You keep mentioning that number 414. 414 days you've been WWE champion. That's incredible, incredible. The real number, it ain't 414, Jack. The real number that haunts your dreams is 20. 20 excuses running around your mind right now. 20 hairs standing up on your straight edge scrotum. Because you know, in 20 days, you're gonna be defending that WWE Championship against The Rock, which means in 20 days, you know, The Rock knows, they know. In 20 days, time's up. You want a change. You wanted a revolution. You say that when you became WWE champion, you rejected the people. No. The people rejected you. You talked about change. You couldn't do it. You talked about revolution. You couldn't do it. You came out and you promised everybody ice cream bars. Ice cream bars for everybody. And you couldn't even do that. You couldn't provide ice cream if the Dairy Queen, Carvel, and Cookie Puss drove an ice cream truck straight up your ass. I want you to listen to something. Listen to something, punk. Listen. That's voices. Voices. You claim to be the voice of the voiceless, but that's a bunch of hot garbage, because here in the WWE universe, there ain't no such thing as the voiceless. They have voices. And they love to use their voice. They use it every single night. Every night they use their voice. As a matter of fact, they know something special is getting ready to happen right now. They're gonna use their voice. They're gonna chant the loudest chant you have ever heard. They're gonna chant something that is gonna follow you for the rest of your life. They're gonna chant. They're not gonna chant respect. They're not gonna chant best in the world. They're gonna chant exactly what you are. In 3 seconds, they're gonna chant, Cookie Puss, Cookie Puss. Puppets that you are. He got you chanting about ice cream the same way I did a year and a half ago. Congratulations. They still don't get to win. You don't get to win. They don't get to win. They don't get to win. Oh, they've already won. They've already won. See, that's something you fail to realize. They've already won. They won the moment The Rock woke up this morning at 4 a.m. The Rock woke up this morning at 4 a.m. He sent out his early morning tweet to the world. Then The Rock ate his famous pancakes. Then The Rock went to the gym, clanging and banging and clanging and banging. Then The Rock got in his pickup truck and he drove up right up I-75, right through Alligator Alley. Right through Alligator Alley, so The Rock could stand right here in the middle of this ring, in front of you, in front of them, in front of the world, and proudly say, finally, The Rock has come back to Tampa! You see, punk, it's not just that The Rock is back. No, it's why The Rock is back. Here's why The Rock is back, for 3 reasons. The Rock is back to entertain them. The Rock is back to stop you. And after 10 long years, The Rock is back to win that. The Rock has watched the show every Monday Night Raw, watching you. You're deceiving, you're backpedaling, you're lying. The Rock would watch the TV and he'd scream at the TV, good God Almighty, somebody tell this man they respect him just so he'd shut his punk ass up. And while you're at it, somebody show this man a doctor. Is there a doctor in the house? Because a man who claims that he's straight edge, he's running around here looking exactly like Popeye on crack. Look at you, punk eye, the crackhead. All you need right now is a little thing in your mouth. Little toot toot. CM Punk. CM Punk, you have one of the most creative and innovative minds in the history of the WWE. The Rock knows it. You fail to use it. You became WWE champion, and you also became the biggest jerk the world has ever seen. The Rock can look you in the eye and tell you this with all passion and with all heart. When The Rock is here, don't you ever say the people don't matter. They matter. They've always mattered. You're the one that doesn't matter. Oh, I matter. I'm the most successful It doesn't matter if you matter. The only thing that matters is that you understand, you get it straight in your head, that at Royal Rumble, there ain't no way. And The Rock means no way you're gonna stop The Rock from becoming WWE champion. Unlike a lot of people, I'm glad you're back. I don't care what your schedule is. I don't care if you work here 16 days a year, 365 days a year. You could be Santa Claus and have his schedule. You could one day a year. I'll still kick your ass. I don't care how many movies you film every year. I know how hard that schedule probably is, but every time you come back, whenever you decide to grace us with your presence, I'm gonna kick your ass. Because this isn't Candyland. I'm like nobody you've ever faced before. You can make fun of the color of my t-shirt, and you can talk about pie, and you can sing songs, and you can rhyme, and you can do your tired, lame-ass shtick. I just want you to know that come Royal Rumble, and you have about 3 weeks to realize this, I'm gonna kick your ass, because I'm the best in the world. I'm the best thing going today. I'm the best guy you've ever stepped foot in the ring with. And you need to understand, congratulations, Rock. You just graduated from the kiddie table, but you just bit off more than you can chew. You're playing Little League with your little insults and your rhymes and your millions and millions and your finallys, and I'm in the big leagues, and I'm swinging for the fence. You need to understand that your little jabs and your insults, it's all kiddie games. You can't leave a mark on the champ's face. Come Royal Rumble. Understand, when you step in the ring, your arms are just too short to box with God. You may think that The Rock is boxing with God, but The Rock knows for a fact you are going one-on-one with the Great One. Don't you think for one single solitary second that The Rock doesn't know how bad you are, how dangerous you are, how tough you are. The Rock knows that. 414 days, The Rock knows. The last time we were in the middle of this ring, you hit The Rock with a GTS and you knocked him out cold as a block of ice. The Rock didn't forget it. You hurt The Rock, you embarrassed The Rock. He said it before, he'll say it again. In 20 days, time's up. But here's the thing. This is what The Rock wants you to do from now until then. The Rock wants you to go home and think about the next 20 days. As a matter of fact, The Rock wants you to go home and look in the mirror. As a matter of fact, The Rock wants you to go home, look in the mirror, and strip naked. That's what The Rock wants you to do. Go ahead and look at yourself. Don't concentrate on your cookie puss. Turn around and look at your backside. Turn around, look at your backside, and let's try and find a small space on this body that's not covered in ugly tattoos, because The Rock wants you to get two more tattoos, some more tattoos. Here's the thing. Go ahead. On your left butt cheek, The Rock wants you to get a tattoo of a big fat M&M. And then add a Snickers, a Milky Way, a Mounds. You can't have an Almond Joy, because unlike you, Almond Joys actually have nuts. And then on your right butt cheek, this is what The Rock wants you to do. The Rock wants you to get the tattoo of The Rock's size 15 shoe. So you will have a lifetime reminder of how badly The Rock is gonna kick your candy ass at Royal Rumble. Smell what The Rock is cooking. Next week's 20th anniversary of Raw.